Eine Kritik der israelkritischen Morallehre in 8 Teilen. Erstens. Israelis halten viel aus. Zum Beispiel Verhandlungspartner. Mit gerade einmal 10 Minuten Recherche kann jeder, der es wissen will, im Netz Artikel finden, wie den, der am 3. Juni diesen Jahres in der Al-Hayat al-Jadida, der offiziellen Zeitung der Palestinian National Authority, erschienen ist. Ich zitiere. Scheich Ishaq Falafel lehrt Religion. Der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge ist so alt wie das Leben auf dieser Erde. Der mächtige Islam, von seinem Aufstieg aus der Dämmerung über die Verbreitung seines Lichts bis in unsere heutige Zeit, ist von seinen Feinden angegriffen worden, die sich in nichts mehr einig sind, als darin, Bosheiten gegen den Islam zu fördern und die Muslime zu entwurzeln. Diese Herausforderung besteht immer noch. Zudem haben die Feinde in einer deutlich provozierenden Weise ihre verruchten, schrecklichen Pläne verkündet. Vor 63 Jahren stand der israelische Premierminister Ben-Gurion vor der UN, nachdem die ganze Welt den bösartigen und krebsartigen Wachstum anerkannte, der als Staat Israel bekannt ist. Der Premierminister dieses zerstörerischen, krebsartigen Wachstums stand auf, um die Religion der Juden in Palästina für die ganze Welt zu verkünden. Ich hoffe, dass die Islamische Nation diesen Glauben studieren wird, um mit Sicherheit zu wissen, dass Juden auf Konferenzen und Verhandlungen nur aus ihrer verzerrten und verdorbenen Religion heraussprechen, die sie glorifizieren und ehren. Der Konflikt zwischen uns und den Juden ist kein Konflikt um Land und Grenzen, sondern vielmehr ein Konflikt um Glauben und Existenz. Zitat Ende. Um es klar zu sagen, diese Zeilen, die von Itamar Marcus ins Englische und von mir ins Deutsche übersetzt worden sind, stehen nicht in irgendeiner Zeitung, sondern im offiziellen Organ der palästinensischen Autonomiebehörde, die möglicherweise schon sehr bald einen palästinensischen Staat ausrufen wird. Eine Organisation, die übrigens von der Europäischen Union und den USA massiv subventioniert wird. Für die Israelis ist die palästinensische Autonomiebehörde der offizielle Verhandlungspartner auf Seiten der Palästinenser. Wüsste ich es nicht besser, ich würde angesichts solcher Äußerungen, die man als offizielle Position in der Autonomiebehörde lesen sollte, tatsächlich auch gerne einmal Israel kritisieren. Dafür nämlich, dass sie mit solchen Antisemiten auch noch verhandeln. Ich weiß es allerdings besser und ich weiß, dass die Israelis auch sehr genau wissen, mit wem sie es zu tun haben und dass ihnen allerdings gar nichts anderes übrig bleibt, als mit Leuten zu verhandeln, die ihnen ganz offen mit Vernichtung drohen, die hierzulande aber als moderate Palästinenserorganisation gelten. Israelis halten viel aus. Mit sogenannten moderaten Palästinensern darüber zu verhandeln, welche Zugeständnisse man ihnen in ihrem Kampf um Glauben und Existenz machen kann und sich trotzdem für Israel als hinnehmbar erweisen. Wenn man nichts vom Nahen Osten und den Palästinensergebieten weiß, könnte man vielleicht denken, in der Al-Hayat kämen verschiedene Positionen zu Wort, es herrsche dort ein freier Diskurs, wie man das feuilletonistische Geschwätz hierzulande gerne nennt, in dem eben auch extreme Positionen zu Wort kommen. Mal davon abgesehen, dass man selbst im Länderbericht der keineswegs für seine Israel-Freundlichkeit bekannten Organisation Amnesty International nachlesen kann, dass in den palästinensischen Gebieten weder Meinungs- noch Versammlungsfreiheit existiert, zeige mir man einmal einen Artikel aus der Al-Hayat, der solche Falafels als das bezeichnet, was sie sind. Antisemitische Hetzer, die man mit den Mitteln, die einem eben zur Verfügung stehen, soweit möglich daran hindern muss, ihre Vernichtungsfantasien in die Tat umzusetzen. Man zeige mir einmal einen Artikel aus der Al-Hayat, der zur sogenannten Siedlerfrage eine Stellung bezieht, die vielleicht nicht realistisch wäre, aber doch lauten könnte, dass in einem zukünftigen palästinensischen Staat durchaus Juden als rechtlich gleichgestellte Staatsbürger leben dürften, solange sie sich an die geltenden Gesetze halten. Forderte dies Israel, man würde das weltweit als nicht konstruktive Provokation skandalisieren. Dass ein Palästinenserstaat nur als Judenreiner existieren können soll, ist freilich niemandem Anlass zum Skandal. Nichts anderes aber meint die Forderung nach dem Abbau aller israelischen Siedlungen. Man zeige mir darüber hinaus einmal einen Artikel aus der Al-Hayat, der für einen zukünftigen palästinensischen Staat nicht nur die selbstverständliche Anerkennung Israels einfordert, sondern eben auch die Forderung erhebt, dass jeder Palästinenser, egal welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung, für seine Lebensweise nicht mehr um sein Leben zu fürchten hat. Ich rede gar nicht von Diskriminierung im Alltag, die es überall geben mag, sondern von bloßer Rechtssicherheit, von Verhältnissen, in denen sich ein Staat zumindest zum Schutz des Überlebens verpflichten würde. Denn auch manche Palästinenser müssen viel aushalten. Doch wer von den Freunden des palästinensischen Volkes spricht schon von den mindestens 11 Todesurteilen, die allein im Jahr 2010 von der Hamas-Regierung im Gazastreifen für Palästinenser verhängt wurden? Wer spricht von der systematischen Folter, die sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland zum Alltag im Umgang mit politischen Gegnern gehört? Wer spricht zum Beispiel von Mohammed Baraka Abdel Aziz Abu Moalek, der im April 2009 wegen unterstellter Kollaboration mit Israel von der Hamas gefangen genommen wurde und der später angab, dass er mit Elektroschocks gequält, auf die Fußsohlen geschlagen, mit Zigaretten verbrannt und mit dem Tode bedroht wurde, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen? Hätten die Anhänger der Israel-Kritik so einen Fall aus einem israelischen Gefängnis vorzuweisen, das Geschrei wäre sicherlich riesengroß. Fragen Sie einmal die Unterzeichner der Stuttgarter Erklärung, zu denen auch das Freiburger Café Palestine gehört und die Freilassung der palästinensischen politischen Gefangenen fordert, ob sie bereit wären, eine Petition zu unterschreiben, die auch die Freilassung von Abu Moalek fordert. Ja, vielleicht gar, lachen Sie nicht, die strafrechtliche Verfolgung seiner Peiniger. Doch erwarten Sie nicht zu viel, denn es gehört zur israelkritischen Morallehre, dass man sich für das palästinensische Elend nur interessiert, wenn die Juden daran schuld sind. Zweitens, darf man Israel kritisieren? Dass man Israel selbstverständlich kritisieren dürfe, bekennen, wovon sich jeder leicht überzeugen kann, selbst sogenannte pro-israelische Hardliner. Als einigermaßen willkürlicher Beleg soll hier ein Artikel von Alan Posner genügen, der mit den Worten beginnt: Darf man Israel kritisieren? Selbstverständlich. Ist Kritik an Israel an sich schon antisemitisch? Selbstverständlich nicht. Nun würde Posner freilich nicht als pro-israelisch gelten, folgte dem nicht ein Aber. Posner fährt fort: Aber es gibt Israel-Kritik, die in Antisemitismus übergeht. Dafür gibt es drei Kriterien. Es sind die drei Ds: Dämonisierung, Diffamierung, Delegitimierung. Wo die im Spiel sind, haben wir es mit Antisemitismus zu tun. Was Posner hier tut, und ich will das zunächst einmal gar nicht bewerten, ist relativ typisch dafür, wie man hierzulande über die Frage nach legitimer und illegitimer Kritik an Israel diskutiert, sieht man einmal von denen ab, die ohnehin jedes Wort in kaum kontrollierter Raserei formulieren. Zunächst wird bekannt, dass Kritik an Israel grundsätzlich legitim sei, um dann anschließend Kriterien festzulegen, nach denen eine legitime Kritik übergeht in antisemitische Ressentiments. Im Kern besteht der Streit über die Grenze zwischen legitimer Israel-Kritik und Antisemitismus also darin, welche Definition des Antisemitismus vorausgesetzt wird und ob bestimmte Aussagen unter diese Definition subsumiert werden können. Was soll es also bedeuten, wenn etwa Alan Posner oder andere selbsternannte oder tatsächliche Freunde Israels bekennen, man dürfe Israel selbstverständlich kritisieren? Nun, zunächst einmal, und das ist in der Tat banal, heißt das, dass sie die Frage, ob man Israel kritisieren dürfe, akzeptieren. Was aber soll diese Frage eigentlich bedeuten? Nehmen wir sie einmal wörtlich. Was man darf und was nicht, regelt üblicherweise ein Gesetz. Wer also ernsthaft eine Antwort auf diese Frage sucht, findet sie im deutschen Strafgesetzbuch, zum Beispiel unter § 130 Absatz 3, der eine bestimmte Art Israel-Kritik verbietet. Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. So gestellt meint die Frage nicht, ob eine bestimmte Kritik an Israel vernünftig oder sachlich richtig ist, sondern fragt nach den juristischen Grenzen des Antisemitismus, ist also eine rein faktische Frage. Worauf ich hier nicht eingehen möchte und was ich getrost den Juristen überlasse, ist die Frage, was hier bessere oder schlechtere juristische Bestimmungen wären. Nun tritt eine antisemitische Verharmlosung der Ermordung der Juden immer nur als eine bestimmte auf, das heißt in bestimmten Aussagen über Juden, den Nationalsozialismus und so weiter. Ob eine solche bestimmte Aussage nun den beschriebenen Straftatbestand erfüllt, das festzustellen ist bekanntlich Aufgabe eines Gerichts. Dem verfährt, logisch analog, die oben schon beschriebene Art und Weise, wie die Grenze von Antisemitismus und legitimer Israel-Kritik üblicherweise bestimmt werden soll. Ausgehend von einer Definition, unter die dann eine bestimmte Aussage subsumiert werden kann oder nicht. Die Voraussetzung dieses Verfahrens ist aber gerade, vom Wahrheitsgehalt der jeweils bestimmten Aussage zu abstrahieren. Wer etwa der Meinung ist, 2 plus 2 ergebe 5, wird dafür weder juristisch belangt, noch kann er unter eine wie auch immer geartete Definition des Antisemitismus subsumiert werden. Seine Aussage bleibt aber trotzdem Blödsinn. Wenn die Frage, ob man Israel kritisieren darf, von vornherein davon abstrahiert, ob die jeweilige Kritik wahrheitsfähig ist, dann ist die Frage, ob man Israel kritisieren darf, genauso sinnvoll oder eben unsinnig wie die, ob man behaupten darf, 2 plus 2 sei 5. Drittens, Israelis halten viel aus. Zum Beispiel internationale Brigaden zum paramilitärischen Angriff auf Israel. Den voraussetzungslosen Deutschen ist das internationale Recht ein Völkerrecht. Eine verhängnisvolle Namensverschiebung. In Deutschland stellt man sich das sogenannte Völkerrecht nicht etwa als das vor, was es ist, ein, wie Hegel gesagt hat, gelten sollendes Recht zwischen Staaten, die sich auf verschiedene Kriterien einigen, an die zu halten sie sich selbst verpflichten. Und weil es über den Staaten keinen Weltsouverän gibt, gibt es freilich auch keine Instanz, die dies gelten sollende Recht tatsächlich umsetzen könnte. Die Deutschen jedoch denken sich Staaten als Natureigenschaft, als Völker. Das internationale Recht gilt ihnen daher nicht als Sammlung von Verträgen, die Regierungen mit eigenen Interessen geschlossen haben, sondern als höchste Moralinstanz, an die sich die Völker zu halten hätten. Wer dies nicht tut, fliegt aus der Gemeinschaft der Völker und muss in die Ecke. Bekanntlich steht dort schon immer ein Staat, Israel. Ein Land, das gerade einmal die Größe Hessens einnimmt und mit 7 Millionen Einwohnern ein regelrechter Zwergstaat ist, aber das weitaus häufiger als jeder andere Staat mit Resolutionen der UNO bedacht worden ist. Den Anhängern der israelkritischen Morallehre ist das freilich nur ein Beweis dafür, dass Israel ein besonders übler Staat sei, denn die UNO gilt ihn als Hüter der Moral schlechthin, gleichgültig, welche Menschenschlechter dort für die anti-israelische Mehrheit sorgen. In Deutschland freilich verwechselt man absichtsvoll die eigene israelkritische Moral mit dem Völkerrecht. Nur so ist es erklärbar, dass der Israel-Hasser Norman Pech selbst bei politischen Gegnern ernsthaft als Völkerrechtler gilt. Pech promovierte über Tarifautonomie und war später Professor für öffentliches Recht. Seine Adelung zum Völkerrechtler hat er sich durch nichts anderes erworben als die Projektion seiner eigenen israelkritischen Moral auf das internationale Recht. Bei so viel Voraussetzungslosigkeit ist es kein großes Wunder, dass man nahezu vollständig die Behauptung Norman Pechs übernahm, die Israelis hätten völkerrechtswidrig gehandelt, als sie die Gaza-Flotte vor einem Jahr aufgebracht haben. Der Vorteil am internationalen Recht ist allerdings, dass man nachlesen kann, was erlaubt ist und was nicht. Im Vertrag von Sanremo vom 12. Juni 1994 werden die Bedingungen eines bewaffneten Konflikts in internationalen Gewässern geregelt. Selbstverständlich sieht es das Recht vor, eine militärische Blockade auf internationalen Gewässern zu installieren, ebenso wie das Recht, diese Blockade auch gegen zivile Schiffe bei Widerstand militärisch durchzusetzen. Es zwingt sogar die Blockademacht dazu, dass die Blockade effektiv sein muss. Das heißt, hätte Israel die Gaza-Flotte durchgelassen, dann wäre die Blockade tatsächlich illegal geworden. Vielmehr liegen die Dinge genau andersherum, als es die israelkritische Moral lehrt. Sind die Gaza-Flottisten denn nicht genau mit dem erklärten Ziel angetreten, eine militärische Blockade durchbrechen zu wollen? Hat ihnen denn weder der selbsternannte Völkerrechtsexperte Norman Pech noch sonst ein Schlaumeier erklärt, dass der Versuch, eine militärische Blockade zu durchbrechen, möglicherweise mit militärischen Mitteln gestoppt werden könnte? Wie soll man eigentlich den Versuch, eine militärische Blockade mit Gewalt zu durchbrechen, anders bezeichnen als einen paramilitärischen Akt? In der Tat, Israelis halten viel aus. Ein unter türkischer Fahne und mit der Absegnung des türkischen Staates fahrendes Schiff greift eine israelische Militärblockade an. Vor der Abfahrt besingen die Aktivisten den Judenmord, geben Interviews, in denen sie stolz erklären, als Märtyrer sterben zu wollen. Die Israelis bieten dem Schiff über Funk an, die Waren nach Ashdod zu bringen und mit LKWs nach Gaza zu fahren, erhalten als Antwort jedoch: "Shut up, go back to Auschwitz." Als die Soldaten das Schiff aufbringen, tragen sie Waffen mit Paintball-Munition, weil sie nicht mit brutaler Gegenwehr rechnen. Sie werden mit Messern und Stangen angegriffen, ein Soldat über die Reling geworfen. Einige Soldaten werden als Geiseln genommen. Fotos von der Geiselnahme präsentiert die türkische Hürriyet einige Wochen später stolz als Trophäen. Von der Geiselnahme berichtet sogar Norman Pech, nur dass er sie nicht als Geiselnahme schildert, wenn er nachher jedem, der es hören wollte, erzählt, dass er unter Deck ein paar leicht verletzte israelische Soldaten gesehen hat. Das freilich haben die israelischen Soldaten weder aushalten wollen noch aushalten können und bei der Geiselbefreiung 9 türkische Aktivisten getötet. Was an dieser Aktion der Israelis unverhältnismäßig gewesen sein soll oder welches Land und welche Spezialeinheit nicht mindestens mit gleicher Härte vorgegangen wäre, erschließt sich dabei nicht. Gäbe es den Antisemitismus nicht, man müsste es für schlicht unglaublich halten, dass sich Parlamentarier des Deutschen Bundestages an einer paramilitärischen Aktion gegen einen befreundeten Staat beteiligen, ohne dass dies zu einem handfesten Skandal führt. Israelis halten viel aus. Für ihre selbsternannten Freunde aus dem Deutschen Bundestag war es jedenfalls kein Anlass großen Aufhebens, dass einzelne Mitglieder schon mal zu militärischen Aktionen gegen Israel ausrücken. Wollte man der deutschen Regierung nur einen Moment lang glauben, sie stünde tatsächlich an der Seite Israels, man hätte infolge einer solchen Aktion wohl nicht erwartet, dass sich die Bundesregierung in Indifferenz übt, sofern sie nicht den Israelis offen mit Konsequenzen gedroht hat, sollten sie nicht alles tun, um alle Vorwürfe der antisemitischen Angreifer zu entkräften. Wenn es um Israel geht, legen die Antisemiten die Spielregeln fest. Viertens, darf man Israel kritisieren? Wer die Frage stellt, ob man Israel kritisieren dürfe, meint freilich nicht, was bereits angesprochen wurde. Die Frage nach den rechtlichen Grenzen der Israel-Kritik. In der Regel wird unterstellt, es gäbe ein Tabu, Israel zu kritisieren. Ob man Israel kritisieren dürfe, wäre dann die Frage danach, ob man sich diesem vermeintlichen Tabu unterwirft oder nicht. Bereits im Jahr 2006 bezeichnete die Zeitschrift des Deutschen Bundestages das Parlament die damals anstehende Abstimmung über die Entsendung deutscher Soldaten an die libanesisch-israelische Grenze als letztes Tabu deutscher Außenpolitik, über das der Bundestag zu entscheiden hätte. Was für ein hanebüchener Unsinn. Wenn etwas tatsächlich ein Tabu ist, dann lässt es sich überhaupt nur schwer gegen große innere Widerstände denken. Man kann nicht einfach fragen, ob sich jemand an ein Tabu hält, und schon gar nicht kann man über die Geltung eines Tabus abstimmen. Und was soll das überhaupt für ein Tabu sein, für das man bei einer Google-Suche, etwa nach Israel-Kritik, 11 Millionen Treffer erhält? Oder für dessen beständiges Brechen etwa Felicia Langer 2009 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten hat? Doch nichts gefällt Israel-Kritikern besser, als beständig darüber zu reden, dass sie nicht über das reden dürfen, worüber sie die ganze Zeit reden. Das ist das Hauptthema der morgen stattfindenden Palästinatage, die ja wiederum den Anlass der Thementage Antisemitismus abgeben. Ich zitiere ausführlich aus der Ankündigung der morgigen Tagung. Redefreiheit und freie Meinungsäußerung werden von vielen als elementare Menschenrechte angesehen. Handelt es sich jedoch um Themen, die Palästina, Israel und Deutschland betreffen, sehen wir uns oft starren und undurchlässigen Grenzen gegenüber, die einen freien und kreativen Diskurs klar unterdrücken. Was tatsächlich und völlig zu Recht klar unterdrückt wird, sind Verharmlosungen und Verherrlichungen des Nazifaschismus. Ansonsten darf man so ziemlich alles über Israel, Palästina und Deutschland sagen, was man will. Ich fahre fort mit dem Zitat. Wir begreifen, was wir sagen dürfen und sind uns sehr wohl bewusst, dass eine Vielzahl von Gedanken besser unausgesprochen bleiben. Nach Humanismus strebend sind wir bereit für Veränderungen. Die Konferenz soll versuchen, den aktuellen, ideologischen, intellektuellen, kulturellen und politischen Diskurs zu befreien. Wir wollen die Mechanismen darlegen, die die Redefreiheit unterdrücken, mit der Hoffnung, dass es bald möglich sein wird, auszusprechen, was wir denken und, Achtung, zu meinen, was wir sagen. Die Konferenz Palästina, Israel, Deutschland, Grenzen der offenen Diskussion, wird strittige Themen wie Geschichte, Wahrheit, Erzählung, Antisemitismus versus Islamophobie sowie Schuld und Verantwortung im Hinblick auf die palästinensische Katastrophe erörtern. Die Konferenz wird aufzeigen, dass Fragen, die sich mit Grenzen der Diskussion beschäftigen, Schlüsselelemente einer überfälligen Bewusstseinsveränderung darstellen. Zitat Ende. Im ganzen Text wird freilich kein einziger dieser Mechanismen der Unterdrückung der Wahrheit benannt, kein einziger Gedanke, den man angeblich nicht sagen darf, kein einziger Grund, warum man irgendeinen Gedanken nicht sagen darf oder kann. Dieses in quasi deutscher Sprache verfasste Stück esoterischer Gesinnungsprosa sagt nichts über gesellschaftliche Zustände oder Tabus aus, nichts über die sogenannte palästinensische Katastrophe, sondern einzig über die Unfähigkeit der Verfasser, einen inhaltlichen Gedanken zu formulieren. So stellt sich eine der Organisatoren der morgigen Konferenz auf der Homepage des Café Palestine mit den Worten vor: Was bewegt mich? Was sind meine Fragen? Lebe ich meine Fragen? Eine Generation junger Menschen ist auf der Suche nach Identität. Das Medienzeitalter lässt wenig Zeit und Raum, Fragen zu stellen. Gleichzeitig werden laufend Antworten auf Fragen gegeben, die nicht gestellt werden. Ich kenne die Autorin dieser Zeilen nicht und ich will sie auch nicht kennenlernen. Die Frage, warum sie unfähig ist, einen klaren Gedanken, und sei es nur als Frage zu formulieren, kann ich nicht beantworten und geht mich nichts an. Ich weiß also auch nicht, ob ihre Unfähigkeit selbst verschuldet ist oder nicht. Ich weiß aber, dass diese individuelle Unfähigkeit nichts zu tun hat mit der, Zitat, Komplizenschaft der Mainstream-Medien in der zionistischen Unterdrückung der Wahrheit der Geschichte, so der Titel einer Veranstaltung auf der morgigen Konferenz. Selbstverschuldet und ganz ohne Zweifel antisemitisch ist aber die Projektion eigener Unfähigkeit zum Denken auf die Unterdrückung des Denkens durch eine zionistische Verschwörung. Dass das Café Palestine glaubt, nicht aussprechen zu dürfen, was es wirklich denkt, kann logisch nur zweierlei bedeuten. Entweder sie meinen mit der angeblichen Unterdrückung ihrer freien Meinungsäußerung die Kritik, die gegen sie vorgebracht wird, und sehen in denjenigen, die das Café Palestine kritisieren, einen übermächtigen Zensor. Das aber wiederum bedeutet zum einen, dass sie offenkundig die Grenze zur pathologischen Paranoia überschritten haben, wenn sie glauben, 5 Leute, die ein Flugblatt gegen sie verteilen, hätten die Macht zu kontrollieren, was sie sagen. Wer denkt, weil er kritisiert wird, gäbe es ein Tabu über das, was er sagt, der inszeniert sich nicht nur als Tabubrecher, sondern ist es selbst, der gerne etwas tabuisieren möchte, nämlich die Kritik an ihm. Oder aber sie meinen tatsächlich ein rechtliches Verbot und das wiederum hieße, dass das, was sie gerne aussprechen wollen, die ganz offene Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust ist. So schrieb Gilad Atzmon, der heute Abend ein Konzert im Jus-Fritz-Café gibt und morgen auf den Palästinatagen sprechen darf, im Jahr 2007 für das Online-Portal Tlaxcala, Zitat: Die meisten Gelehrten, wenn nicht sogar alle, stellen die zionistischen Aussagen nicht in Frage, also den Judenmord durch die Nazis. Und 2 Jahre später in einem Artikel für das gleiche Portal, Zitat: Der iranische Präsident beharrt zu Recht darauf, dass dieses historische Kapitel untersucht werden muss. Und zitiert dann anschließend Ahmadinejad: Wenn wir uns gestatten, Gott und die Propheten in Frage zu stellen, so können wir uns ebenso gestatten, den Holocaust in Frage zu stellen. Und wenige Zeilen weiter schreibt wieder Atzmon: Der Holocaust diente dazu, die Aufmerksamkeit von den ungeheuren Verbrechen der Alliierten abzulenken. Hiroshima, Nagasaki und Dresden sind nur die Kürzel für den institutionalisierten Völkermord aus der Hand des englischsprachigen Imperiums. Der Holocaust ist erfolgreich zu einer neuen Religion gereift. Zitat Ende. So ein wirres, geschichtsrevisionistisches Zeug kennt man hierzulande üblicherweise nur von rechtsradikalen Ideologen. Und eine Dejudifizierung Israels zu fordern, was Gilad Atzmon bei der letzten Veranstaltung des Café Palestine vor einem johlenden Publikum wiederholt getan hat, würden sich ganz normale Neonazis zumeist nur hinter vorgehaltener Hand trauen. Nun stelle man sich vor, ein NPD-Liedermacher träte heute Abend im Jus-Fritz-Café auf und gäbe ein paar seiner Stücke zum Besten, dann würde sich das Jus-Fritz-Café zu Recht bei einem Großteil seines Publikums unbeliebt machen. Man stelle sich weiter vor, der NPD-Liedermacher wäre morgen zu einer Konferenz über die Meinungsfreiheit im Bürgerhaus Zähringen eingeladen. Man könnte wohl erwarten, dass das halbe Rathaus, die Gewerkschaften und alle Antifa-Gruppen sowieso dagegen demonstrieren würden. Man stelle sich vor, einer der Organisatoren des Gegenprotests würde von einem linken Radiosender interviewt und wenige Tage später dürfen dann auch die Organisatoren der Nazi-Veranstaltung sich im Interview erklären. Und wäre es nicht ausgesprochen lächerlich, wenn der linke Radiosender beide Seiten als extrem bezeichnen würde? Wäre nicht zumindest Unverständnis dafür angebracht, wenn auch die Badische Zeitung die NPD-Veranstaltung und die Gegenveranstaltung als gleichermaßen radikale Seiten darstellen würde? Und dann stelle man sich noch vor, die Veranstaltung, auf der unser NPD-Liedermacher spricht, würde von bekannten Freiburger Universitätsprofessoren moderiert. Gäbe das nicht einen handfesten Skandal? Doch ganz anders freilich, wenn Antisemiten hierzulande gegen den jüdischen Staat hetzen. So sicher die Beteuerung der besonderen Verantwortung für Israel ist, so sicher ist auch, dass wenn es um Israel geht, keiner etwas vom Antisemitismus wissen will und alle mit einstimmen in den Chor der Meinungsfreiheit für Israel-Hass. Fünftens. Israelis halten viel aus, zum Beispiel ihre Freunde. Der paramilitärische Angriff auf Israel zur Brechung der Seeblockade vor Gaza war tatsächlich ein Novum in der Geschichte europäischer Friedensaktivisten. Ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik aber auch, dass in der unmittelbaren Folge eine einstimmige Resolution des Deutschen Bundestages verabschiedet wurde. Natürlich sucht man hier eine eindeutige Verurteilung der Gaza-Flotte vergebens. Vielmehr wird in der Resolution einstimmig erklärt, dass der Deutsche Bundestag bestimmen sollte, was israelische Sicherheitsinteressen sind und was nicht. In dieser Erklärung heißt es, die Blockade Gazas ist aber kontraproduktiv und dient den politischen Sicherheitsinteressen Israels letztlich nicht. Und an anderer Stelle, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Forderung der Europäischen Union nach einer sofortigen Aufhebung der Gaza-Blockade mit Nachdruck zu unterstützen. Nun liegt es wohl nicht an der Blockade des Gazastreifens, wenn sich die Hamas auch trotz dieser Blockade Waffen beschaffen kann. Eine Aufhebung der Blockade würde auch an dem ärgerlichen Umstand, dass derzeit die Hamas einen Großteil des Warenhandels kontrolliert, wohl kaum etwas ändern. Es ist aber völlig einsichtig, dass durch die geforderte sofortige Aufhebung der Blockade in weitaus höherem Maße Waffen nach Gaza gebracht werden würden, was eine Zunahme des täglichen Raketenbeschusses aus Gaza zur unmittelbaren Folge hätte. Tolle Freunde sind das, die sich zu den legitimen Sicherheitsinteressen Israels soweit bekennen, solange die Israelis nichts unternehmen, ihre Feinde daran zu hindern, Israelis umzubringen. Seitdem keiner mehr gerne offen als Antisemit gilt, weiß jeder Antisemit, seine jüdischen Freunde vorzuweisen. In der Resolution vorausgehenden Debatte erklärt Wolfgang Gerke von der Linkspartei, Zitat, ich möchte, dass meine Freunde in Israel wieder ins Café gehen können, ohne Angst vor Selbstmordanschlägen zu haben. Dass die Anzahl von Selbstmordanschlägen in Israel nicht durch Friedensgespräche, sondern durch eine Blockade reduziert wurde, nämlich einen Zaun, der manchmal auch eine Mauer ist und der die Palästinensergebiete von Israel trennt, sagt er freilich nicht dazu. Denn sonst könnte er wohl nicht mehr sagen, Zitat, ich glaube, dass wir alle Veranlassung haben, den Menschen zu danken, die sich für die Aufhebung der Blockade eingesetzt und sich an der Aktion Free Gaza beteiligt haben. Das gilt auch für meine Kolleginnen Annette Groth und Inge Höger, die sich an dieser Aktion beteiligt haben. Zitat Ende. Dass sich ein Sprecher der derzeit wohl gefährlichsten antisemitischen Partei im heutigen Deutschland bei den beiden Partisanen für den Angriff auf die Souveränität Israels bedankt, auch wenn die beiden während des Angriffs bekanntlich im Frauendeck eingeschlossen waren, verwundert freilich niemanden. Doch auch Thomas Silberhorn von der CDU-CSU-Fraktion hat ein Problem damit, dass die Israelis über ihre eigene Souveränität selbst bestimmen. Zitat, wir, gemeint ist der Deutsche Bundestag, müssen durchaus die Frage stellen, wie das israelische Sicherheitsinteresse zu definieren ist, was genau der Sicherheit Israels dient. Warum eigentlich? Stellt sich der Deutsche Bundestag auch die Frage, wie das italienische Sicherheitsbedürfnis nach den Umstürzen in Nordafrika zu definieren ist? Ich zitiere weiter. Mit Blick auf einige Handlungen der israelischen Regierung in den letzten Monaten kann man sich des Eindrucks nur schwer erwehren, dass manche in dieser Regierung israelische Sicherheitsinteressen fundamental anders definieren, als das etwa die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weite Teile der internationalen Gemeinschaft und sogar ein nicht unerheblicher Teil der israelischen Gesellschaft selbst tut. Zitat Ende. Er braucht zwar gar nicht zu sagen, was er konkret meint. Es genügt ihm zu betonen, dass alle ein bisschen mitbestimmen dürfen sollen, was Israels Sicherheitsinteressen sind, die israelische Regierung aber nur, solange sie sich auch an das hält, was andere für sie beschließen. Oder Kerstin Müller von den Grünen, die stellvertretend für alle erklärt, dass, Zitat, gerade die Deutschen mit ihrem besonderen Verhältnis zu Israel natürlich immer eine besondere Rolle spielen müssen. Ein besonderes Verhältnis, das sich bekanntlich daraus speist, dass die Deutschen einmal 6 Millionen Juden ermordet haben, was hierzulande problemlos als Legitimation für die besondere Rolle der deutschen Politik hergenommen werden kann. Doch statt peinlich zu schweigen, wenn ihr das besondere Verhältnis der Deutschen zu den Juden in den Sinn kommt, sind deutsche Politiker darauf immer unerklärlich stolz. So fährt denn Frau Müller fort: Diese Rolle nehmen wir wahr, indem wir diesen Antrag gemeinsam auf den Weg bringen. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken. Und das Protokoll notiert weiter: Beifall im ganzen Haus. Nicht schlimm genug, dass die Deutschen die Verantwortung für 6 Millionen Juden, für 6 Millionen tote Juden tragen. Nein, sie behaupten auch noch, dass sie deswegen den lebenden Juden ihre Sicherheitsinteressen diktieren müssten. Zum Abschluss Philipp Missfelder von der CDU-CSU: Wir als Freunde Israels haben selbstverständlich auch die politische Dimension des israelischen Handelns im Blick und erlauben uns deshalb als Freunde auch ein klares, offenes Wort. Israelis müssen wahrlich viel aushalten. Sechstens: Darf man Israel kritisieren? Die Moral der Israel-Kritiker inszeniert sich genau deswegen als Tabubruch, weil sie sich selbst vor Kritik immunisieren möchte. So wenig es die Israel-Kritiker des Deutschen Bundestages ertragen, dass die Juden ihr Überleben nicht von den Entscheidungen des Deutschen Reichstages abhängig machen wollen, sondern seit 1948 ihre Sicherheitsinteressen selbst bestimmen und militärisch verteidigen, so wenig ertragen es die Israel-Kritiker des Café Palestine, dass sie kritisiert werden. Deswegen halten sie Konferenzen über die freie Meinungsäußerung ab, um sich gegenseitig zu versichern, dass man auch ein bisschen Opfer der zionistischen Unterdrückung der Wahrheit ist. Doch Wahrheit und Meinung sind nicht dasselbe. Der Begriff der Meinung ist mehrdeutig. Er kann eine bloße Geschmacksfrage ausdrücken wie die, ob man lieber süßes oder salziges Popcorn essen möchte. Auch kann der Zusatz "ich meine" ein behauptendes Urteil einschränken, wenn etwa gesagt wird: Ich meine, die Veranstaltung heute Abend fängt um 20 Uhr an. Dann kann dies beispielsweise bedeuten, ich sei mir bei dem Behaupteten nicht ganz sicher und man solle die Behauptung lieber nochmal überprüfen. Wenn jemand allerdings behauptet, er sei der Meinung, dass es eine zionistische Unterdrückung der Wahrheit gibt, dann schränkt die Bedeutung des Meinens das Urteil nicht ein, sondern unterstreicht es. Wo man eine Behauptung weder durch Denken noch durch Erfahrung belegen kann, wird sie stattdessen einfach durch das Meinen begründet. Solche Art Berufung auf die Meinung als inwendiges Orakel, wie Kant und Hegel so etwas genannt haben, ist dem Begriff der Wahrheit radikal entgegengesetzt. Israel-Kritik ist unwahr, nicht weil die Fakten, die die Israel-Kritiker vorbringen, alle gelogen wären. Nein, Israel-Kritik ist unwahr, weil sie eine bloße Meinung gegen den jüdischen Staat ist. Nimmt man den Begriff der Kritik ernst und verwechselt ihn nicht damit, dass jemand in Stammtischmanier der Meinung ist, dies oder das sei blöd, dann besteht Kritik darin, einen Gegenstand seiner Unwahrheit zu überführen. Antisemitismus ist die Meinung gegen die Juden. Der Antisemit hat keine Probleme damit, dass der Zweck der Produktion nicht die Bedürfnisbefriedigung, sondern die selbstzweckhafte Akkumulation von Kapital ist. Das Kapital überhaupt nur dann akkumulieren kann, wenn sich der Einsatz der Arbeitskraft als Ware gewinnbringend rentiert, das heißt, wenn die Arbeitskraft in einem gar nicht moralisch zu verstehenden Sinne ausgebeutet wird. Weil er jedoch gerade kein Problem damit hat, also der Antisemit, dass die Arbeitskraft eine Ware ist, die sich zum eigenen Erhalt auf den Markt schleppen muss, er darin gar nichts Unvernünftiges entdecken will, entscheidet er sich für die Unvernunft. Er hält die Totalität warenproduzierender Gesellschaften für eine Natureigenschaft und identifiziert deren eigene Übel mit der Sphäre der Zirkulation. Und die wiederum glaubt der ordinäre klassische Antisemit, den man heute kaum noch findet, als den Machtbereich der Juden zu erkennen. Müßig darüber zu streiten, ob die Rede von der Diktatur der Finanzmärkte oder vom Geldadel, die nicht zufällig die Israel-Kritiker von der Linkspartei am besten beherrschen, schon offen antisemitisch ist. Sie ist in jedem Falle falsch, sie ist Ideologie, ist keine Kritik an Geld oder Finanzkapital, die ohne Kritik an der Totalität warenproduzierender Gesellschaft schlichtweg falsch ist, ja, sie ist noch nicht einmal eine verkürzte Kritik, die noch einer Verlängerung bedürfte. Israel-Kritik ist die Meinung gegen den jüdischen Staat. Auch der Israel-Kritiker hat mit der Herrschaft von Menschen über Menschen keine Probleme, solange sie nicht von Juden ausgeübt wird. Ihm sind auch keine Individuen Leidtragende von unmenschlichen Verhältnissen, sondern Opfer sind ihm immer die Völker. Er will auch davon nichts wissen, dass Staaten nach einer treffenden Metapher von Thomas Hobbes grundsätzlich künstliche Monster sind, die sich nur so lange gegen andere Monster behaupten können, solange sie im Ernstfall auf ihre eigene Militärmacht zurückgreifen können. Weil dem Israel-Kritiker die Herrschaft von Menschen über Menschen nicht unvernünftig erscheint, entscheidet er sich für die Unvernunft. Er spricht von entwurzelten Völkern, streitet für deren Selbstbestimmungsrecht, ganz so, als ob die Gesellschaften, die Menschen bilden, nichts als bloße Natur wären. Er ist jederzeit in der Lage, den banalen Umstand, dass Staaten und ihre Gewaltapparate nicht der Förderung menschlichen Glücks dienen, am Umgang der Israelis mit den Palästinensern darzustellen. Er hat jedoch keine Kritik an einer in Staaten organisierten Welt, sondern eine Meinung gegen einen ganz bestimmten Staat, Israel. Den Zusammenhang von Antisemitismus und Israel-Kritik hat niemand besser auf den Punkt gebracht als der Antisemit und Israel-Kritiker Gilad Atzmon. Zitat: Israel scheint zunehmend nichts anderes zu sein als ein gigantischer Geldwäschehafen für jüdische Oligarchen, Betrüger, Waffenschieber, Organhändler, für das organisierte Verbrechen und für Blutdiamantenhändler. Tatsächlich dienen im jüdischen Staat ein paar Millionen Juden den dunkelsten Interessen, deren Früchte nur von einigen wenigen reichen Schurken genossen werden können. Anstatt uns dem erwähnten, unbarmherzig von Gier getriebenen Versuch, den Reichtum auf Kosten der restlichen Menschheit an sich zu reißen, zuzuwenden, fokussieren wir uns alle auf einen einzelnen territorialen Konflikt, der ein Licht auf nur eine der verwüstenden kriminellen Seiten des jüdischen Nationalprojekts wirft. Zitat Ende. Der Antisemit, schrieb einst Sartre, fürchtet sich vor der Erkenntnis, dass die Welt schlecht sei. Denn in diesem Falle müsste man erfinden, verbessern und der Mensch wäre wieder der Herr seines Schicksals mit einer beängstigenden, unaufhörlichen Verantwortung. Siebtens. Israelis halten viel aus. Zum Beispiel die unerträgliche Rede vom Existenzrecht Israels. So wie es nur Israel-Kritik und keine Frankreich-Kritik zu geben scheint, so scheint es nur ein Existenzrecht Israels und kein Existenzrecht Frankreichs zu geben. Erklärte ein deutscher Minister vor der französischen Nationalversammlung, er würde sich zum Existenzrecht Frankreichs bekennen, so wäre dies Anlass für einen handfesten Skandal. Denn dann maßte sich ein deutscher Minister an, etwas anzuerkennen, was ihm schlichtweg nicht zusteht. Das Existenzrecht eines Staates kann man nicht bekennen. Es gibt keine Instanz, die einem Staat ein Existenzrecht zusprechen könnte. Staaten gründen sich dadurch, dass sie sich ausrufen. Sie verteidigen ihre Existenz als Staaten im Zweifelsfall mit Gewalt nach innen und außen. Andere Staaten oder Regierungen können einen Staat anerkennen, sich mit ihm verbünden, sie können ihm aber kein Existenzrecht verleihen. Die Rede vom Existenzrecht ist daher auch dann, wenn es als selbstverständlich bezeichnet wird, als Drohung aufzufassen. Denn wer glaubt, souverän darüber zu bestimmen, dass der israelische Staat das Recht habe zu existieren, der hält sich für eine Instanz, die im Zweifelsfall dieses Recht auch wieder absprechen kann. Erklären Sie doch einmal einem Ihrer Freunde, dass Sie beschlossen haben, sein Existenzrecht anzuerkennen. Wenn sich die Linkspartei nun dazu durchringt, das Existenzrecht Israels in ihr Programm aufzunehmen, dann ist das mitnichten ein Schritt auf dem Wege zu einem vernünftigen Verhältnis zu Israel. Verrückt ist nicht allein der Hass auf Israel an den linken und rechten Rändern der Gesellschaft. Verrückt ist schon die Selbstverständlichkeit, mit der die sogenannte gesellschaftliche Mitte stolz den Israelis ihr Existenzrecht erklärt. Israelis halten viel aus. Sie müssen sich für solche Arroganz auch noch dankbar zeigen. Achtens und letztens, warum Israel? Wenn es nicht um bloße Meinungen geht, dann müsste man einen Grund dafür angeben können, warum man überhaupt über Israel spricht. Das gilt gleichermaßen für Israel-Kritiker wie für Freunde Israels. Die Wahrheit kennt keinen Geschmack. Wer sich für Israel ausschließlich deswegen interessiert, weil er dort gerne Urlaub macht, weil ihn die Kibbutzim faszinieren oder weil er Klezmer liebt, mit dem habe ich jedenfalls nichts gemeinsam. Stellen wir uns vor, Israel wäre ein Staat wie jeder andere auch. Er bekäme die Aufmerksamkeit, die ein Staat, der so groß wie Hessen ist und im Nahen Osten, also weit weg von deutschen Kleingartensiedlungen liegt, üblicherweise in den europäischen, insbesondere deutschen Medien bekäme. Gar keine. Uns blieben die in bedächtigem Predigerton gehaltenen Videokolumnen eines Richard Schneider, in denen er schon seit einigen Jahren seine Besorgnis um die Demokratie in Israel ausdrückt, erspart. Von den Palästinensern hätten wohl nur Experten der Region einmal etwas gehört. Überhaupt wäre die Anzahl von Nahostexperten nur ein Bruchteil von denen, die heute als solche gelten. Artikel und Konferenzen, die Lösungsvorschläge des Nahostkonflikts präsentieren, wären hierzulande etwa so häufig wie Artikel und Konferenzen, die sich mit der Krise im Sudan befassen. Angesichts dessen erscheint die Beschäftigung mit Israel in der Tat zwanghaft. Israel ist insofern ein Staat wie viele andere auch, insofern ein bürgerlicher Staat ist und sein Militär nicht die Aufgabe hat, den Nachbarn Frieden und Wohlstand zu bringen, sondern die Existenz des Staates zu sichern. Wie fast jeder andere Staat auch, ist Israel aus einem Krieg heraus entstanden, gibt es in Israel Ausbeutung und Diskriminierung. Das alles ist bekannt, banal und langweilig. Und es ist vor allem kein Grund, sich ausgerechnet mit Israel zu beschäftigen. Israel aber ist kein Staat wie jeder andere auch. Er ist vielmehr der einzige Staat, der für sich einen unzweifelbaren und vernünftigen Grund seiner Existenz angeben kann. Nach der Verfolgung der Juden in Europa, die in dem Versuch ihrer vollständigen Vernichtung durch die Deutschen und ihre Hilfsvölker gipfelte, wer sollte da noch einen vernünftigen Grund dagegen einwenden können, dass die Juden, namentlich die Zionisten, beschlossen haben, nicht länger Objekt des Geschichtsverlaufs zu sein, der sich als unaufhörliche Abfolge von immer schlimmeren Katastrophen erwiesen hat. Nachdem die Klasse, von der Marx einmal vermutet hatte, sie wäre zur Einrichtung einer vernünftigen Welt befähigt, das Proletariat, angesichts des Nazifaschismus nicht nur völlig versagt hat, sondern sich restlos ins Mordkollektiv eingegliedert hat, konnten die Juden nicht mehr darauf setzen, dass es eines Tages einmal einen Zustand geben würde, in dem auch sie keine Angst mehr vor Verfolgung haben müssten. Seitdem kein revolutionäres Subjekt mehr existiert, kann in einer in Staaten organisierten Welt, zumindest vorläufig, nur als geschichtsmächtiges Subjekt auftreten, wer selbst zum Staat, das heißt zum Ungeheuer wird. Wollte man Israel als Staat wie jeden anderen auch behandeln, man müsste so tun, als hätte es keinen Antisemitismus gegeben und gäbe ihn nicht mehr. Seitdem die Katastrophe stattgefunden hat, ist der Begriff menschlicher Vernunft vakant geworden. Schon einmal ist die durch den Wert synthetisierte Gesellschaft umgeschlagen in Barbarei. Dass die Menschen von der falschen Gesellschaft immerhin noch am Leben gehalten werden, ist in die Volksgemeinschaft umgeschlagen, die nur noch dem Mord diente und dafür auch die eigene Vernichtung einkalkulierte. Die Volksgemeinschaft war der Versuch der Deutschen, unvernünftige Verhältnisse zur Natureigenschaft, zur Rasse zu machen. Der Antisemitismus ist, wie Jean-Paul Sartre einmal geschrieben hat, die Angst, Mensch zu sein. Indem die Zionisten sich aufmachten, zum bewaffneten Subjekt der Geschichte zu werden, haben sie bewiesen, dass die Geschichte zumindest nicht ausschließlich Naturgeschichte ist.